vor Reiseantritt. Warum dieses Hörbuch so überlebenswichtig ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, würden Sie eines schönen Morgens ganz spontan an den Amazonas reisen? Einfach in das nächste Flugzeug steigen? Sich im kurzärmeligen Businesshemd und mit Slippern an den Füßen über Pistolero West abwerfen lassen? Und dann mal schauen, wie es so läuft auf dem 856 Kilometer langen Marsch nach Pistolero Ost? Durch von Krokodilen wimmelnde Sümpfe und malariaverseuchtes Unterholz? Nein, das würden Sie vermutlich nicht. Es sei denn, Sie wären ein lebensmüder Irrer. Aber selbst wenn, gibt es nicht angenehmere Arten zu sterben? Seltsamerweise aber denken viele Menschen immer noch, sie könnten sich einfach in einen Zug setzen und losfahren. Von Bochum nach Stuttgart? Von Kiel nach Berlin? Oder gar von Heidelberg nach Passau? Sie denken das glücklicherweise nicht, denn Sie haben sich dieses Hörbuch gekauft. Oder ein wohlmeinender Mitmensch hat es Ihnen geschenkt. Einer, der weiß, ein Abenteuerurlaub im Busch ist nichts gegen eine Fahrt mit der Deutschen Bahn. Vor allem aber, ohne gründliche Vorbereitung, haben Sie nicht den Hauch einer Chance. Dabei ist Reisen mit der Bahn nicht nur tatsächlich sehr ökologisch, vor allem, weil im Winter in den liegen gebliebenen Zügen die Heizung ausgeschaltet wird und im Sommer die Klimaanlage, sondern auch ungemein spannend. Bahnfahren, das ist in unserem überraschungsarmen und durchgetakteten Alltag das letzte große Abenteuer. Eine Reise ins Ungewisse, bei der man nie weiß, was als nächstes passiert. Ob beispielsweise der Zug nach Fulda wirklich nach Fulda fährt. Oder ob nicht während der Fahrt auf ein geheimes Signal hin sämtliche Zugbegleiter verschwinden und der Zug anschließend, laut Durchsage aus technischen Gründen, in Richtung Rostock umgeleitet wird, bevor es in Berlin nach mehrstündiger Wartezeit betriebsbedingt zurück nach München geht. Wer trotzdem immer noch nach Fulda will, der erhält einen Gutschein für einen Gratiskaffee im Bordbistro oder schafft es, sich in Augsburg in den Zug in die Gegenrichtung zu werfen. Der fährt tatsächlich nach Fulda, allerdings erst nachts, mit verschlossenen Toiletten, ohne Bordbistro und, wegen einer Störung am Triebfahrzeug, mit halber Geschwindigkeit. Aber das ist erst der Anfang. Bei der Recherche haben die Autoren unzählige Fahrten mit der Deutschen Bahn zurückgelegt. Sie haben sich auf bitterkalten Bahnhöfen Erfrierungen geholt und sind in sommers vergessenen Zügen fast gegrillt worden. Sie sind ausgehungert und unterzuckert, in vom Personal aufgegebene Bordbistros eingedrungen, um mit anderen um das letzte trockene Brötchen zu kämpfen. Sie haben in stehengebliebenen, zum Bersten vollen Zügen mit Plastiktüten den von der Decke tropfenden Schweiß ihrer Mitreisenden aufgefangen, gefiltert, löffelweise über dem schmelzenden Feuerzeug abgekocht und glücklicherweise dann doch nicht getrunken. Denn in diesem Moment, an den niemand mehr glaubte, fuhr der Zug ächzend und wie durch ein Wunder wieder an. Sollten wir trotzdem noch etwas übersehen haben, bitte zögern Sie nicht, uns dies für die Neuauflage dieses Überlebensführers mitzuteilen. Im Booklet finden Sie die Adresse unserer Website, über die Sie uns erreichen können, wenn Sie mögen.